Es mögen sich nach einer so völligen Neugestaltung des inneren Regimes, wie sie jetzt in Deutschland und wie sie früher in anderen Ländern erfolgt ist, anfangs psychologische Hemmungen dieser oder jener Art bemerkbar machen. Sie werden, wenn die Absichten auf beiden Seiten ehrlich sind und wenn der Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Verhältnisse des anderen respektiert wird, in der realen außenpolitischen Arbeit schnell überwunden werden. So bin ich überzeugt, dass sich die nun schon in einer Reihe von Jahren bewährten freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion auch weiterhin fruchtbar gestalten werden. Das Gleiche gilt für das Verhältnis Deutschland zu all den anderen Staaten, die guten Willens sind. Die fremden Völker müssen und werden erkennen, welchen Gewinn es auch für sie bedeutet, in der vom Volkskanzler Adolf Hitler geführten Regierung einer Regierungsgewalt gegenüberzustehen, die nicht mehr ein Spielball zerrissener politischer Meinungen, widerstrebender wirtschaftlicher Kräfte und auffälliger Strömungen des politischen Lebens ist, sondern nach festen Grundsätzen und offen erklärten Absichten die Geschicke ihres Landes leitet. So wird das Ausland schließlich allgemein die Auffassung Mussolinis Zustimmung bieten, der er in seiner Rede über den Vier-Mächte-Pakt mit den Worten Ausdruck gegeben hat. Deutschland ist da, im Herzen Europas, mit seiner gewaltigen Bevölkerung von 65 Millionen Menschen, mit seiner Geschichte, seiner Kultur, seinen Notwendigkeiten. Eine wahrhaft europäische Politik mit dem Ziel der Errichtung des Friedens kann man nicht ohne und noch weniger gegen Deutschland machen.